Ebenso vertraut wie die laute Stimme des Schimpansen werden den Zoobesucher die Trompetenstöße der Pinguine sein. Es handelt sich hier um den zu Ehren des großen deutschen Naturforschers Alexander von Humboldt benannten Humboldt-Pinguin, dessen Heimat die Küste Südamerikas ist. Dort lebt dieser vorzügliche und ausdauernde Schwimmer und Taucher in großen Kolonien von Tausenden von Tieren. In riesigen Scharen stürzen sie sich von den Küstenfelsen in die Brandung, um im Meer ihre Mägen und Kröpfe mit Fischen, wohl mehr aber noch mit Tintenfischen und kleinen Krebsen zu füllen. Nur in den zoologischen Gärten pflegt man die Pinguine sozusagen ausschließlich mit Fischen zu füttern, weil das einfacher und billiger ist. Wer im Zoo Tierstimmen aufs Band aufzunehmen versucht, wird bald der Regel zustimmen, die heißt, eine Tierstimme kommt selten allein. Was Sie nämlich jetzt hören, das sind keineswegs unsere Pinguine, sondern ganz gewöhnliche Spatzen, die sich hier in der nächsten Nähe regelmäßig zu ihren Schilpkonzerten treffen. Wenn ich übrigens von ganz gewöhnlichen Spatzen gesprochen habe, so bedarf das einer Korrektur. Das heißt, ich möchte mich dafür entschuldigen. Denn Spatzen sind in Wirklichkeit keine gewöhnlichen, sondern ganz besondere Vögel. Das geht schon daraus hervor, dass die Pinguine ferner Kontinente und aus der eisigen Antarktis im Zoo leichter zu züchten sind als der Hausspatz. Aber das steht auf einer anderen Platte. Lassen wir nochmals unsere Humboldt-Pinguine zum Wort kommen. Sie stellen sich dabei kerzengerade auf und richten ihren Schnabel nach oben. Das tun beim Rufen alle 17 Arten von Pinguinen, die wir heute kennen. Aber ihr sogenannter Gesang tönt manchmal eher wie eine Schiffssirene oder meinetwegen wie die IA-Rufe eines Esels. Die südamerikanischen Humboldt-Pinguine sind die nächsten Verwandten der südafrikanischen Brillenpinguine, die gelegentlich auch als Eselpinguine bezeichnet werden. Nicht etwa wegen der langen Ohren, die es ja bei keinem einzigen Vogel gibt, sondern wegen der an Esel erinnernden IA-Rufe.